Kidzone Sprüche. Her mit euren Sprüchen. Sprüche klopfen kommt bei Mädels immer gut an. Stimmt, Sally? Du alter Angeber, Mädels können das bestimmt genauso gut. Mindestens. Na, hören wir doch einfach mal rein. Hier ist schon der erste Spruch von Mirko Just. Lehrer machen wohl überall Ärger. Lehrer sind Menschen, die uns helfen, Probleme zu bewältigen, die wir ohne sie nicht hätten. Hör gut zu beim nächsten Spruch von Sarah Kalisch. So wie Akane mache ich das auch bald mit dir. Akane liebt die Chan, Akane liebt den Kampf. Wenn Ranma das Tier ärgert, macht sie ihm Dampf. Oh Sally, was wärst du bloß ohne deinen Schutzengel? Hör gut zu beim nächsten Spruch. Ich heiße Christopher Chuck, bin 12 Jahre alt und komme aus Bad Segeberg. Mein Spruch ist, fahre nie schneller, als dein Schutzengel fliegen kann. Ach Simon, du halt bloß die Klappe und hör gut zu, was der Andreas Neuss über Son Goku sagt. Das kann man nämlich von dir nicht gerade behaupten. Son Goku ist fit und macht jeden Kampf mit. Der nächste Spruch geht runter wie Öl, oder was meinst du? Hallo, hier ist Katharina Kloten und ich bin 12 Jahre alt und ich komme aus Geinkirchen. Mein Spruch ist, geht es dir mal schlecht oder so, dann hör einfach die Kidzone Show. Ach Simon, finde dich damit ab. Das letzte Wort haben die Mädels. Diesmal ist es Marien Sonnenschein aus Essen. Was wäre Angel ohne Schnur? Was wäre Wasser ohne Glas? Was wäre ich ohne dich? Mensch, Jungs, das können wir nicht auf uns sitzen lassen, oder? Ruft an und sprecht uns eure coolen Sprüche aufs Band. Jeden Mittwoch zwischen 13 und 17 Uhr steht die Sprüche-Mailbox auf Empfang. Wählt einfach die 0911 28 72 280. Dann werden wir das nächste Mal sehen, wer die coolsten Sprüche auf Lager hat.